Abschnitt 1 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. An Melete. Schütze, o sinnende Muse, mir gnädig die ärmlichen Blätter. Fülle des Lorbeers bringt reichlich der lauere Süd, aber den Norden umziehen die Stürme und eisigte Regen. Sparsamer sprießen empor Blüten aus dürftiger Aue. Zueignung. Ich habe dir in ernsten, stillen Stunden betrachtungsvoll in heil'ger Einsamkeit die Blumen dieser und vergangener Zeit, die mir erblüht, zu einem Kranz gewunden. Von dir, ich weiß es, wird der Sinn empfunden, der in des Blütenkelchs Verschwiegenheit nur sichtbar wird dem Auge das Geweiht, im Farbenspiel den stillen Geist gefunden. Es flechten Mädchen so im Orient den bunten Kranz, dass vielen er gefalle, wetteifern unter sich die Blumen alle. Doch einer ihren tiefern Sinn erkennt, ihm sind Symbole sie nur, äußere Zeichen, sie reden ihm, obgleich sie alle schweigen. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Alice Stein.